Grammatik, Seite 118. Onkel und Tante. Uștiuș. 3. Ehefrau, aber auch Frau. A mulher. Ehepaar. O casal. Enkel. O neto. Enkelin. A neta. Enkelkinder. Os netos. Neffe. O sobrinho. Schwägerin. A cunhada. Schwiegervater. O sogro. Schwiegermutter. A sogra. Schwiegereltern. Os sogros. Schwiegersohn. O genro. Schwiegertochter. A nora. Grammatik, Seite 118. Gattin. A esposa. Ehegatte. O esposo. 5. Klein. Pequeno.